Arben im Film Der Albaner hat ein Problem. Er braucht 10.000 Euro, um Edlever, seine schwangere Geliebte, heiraten zu können. Horange schwärmt im Kaffeehaus von Deutschland. Griechenland ist doch kacke, meint Horange. Ich war in Deutschland, hab das Zehnfache von dem in Griechenland verdient. Visum? Es geht auch ohne. Darfst dich nur nicht erwischen lassen. Wenn man De Palmas Scarface, Coppolas Der Pate oder Jacques Audiards Knastdrama Ein Prophet nicht nur als Mafia- bzw. Gangstergeschichte sehen will, sondern als Erzählung über den zutiefst widersprüchlichen Aufstieg eines Migranten in einer fremden Welt, so kann man Johannes Nabers eindrucksvollen Film Der Albaner als kleinen Bruder dieser Epen betrachten. Arben, die Hauptfigur in Der Albaner, im Kopf nur die 10.000 Euro für die Mitgift, strandet in Berlin, jobbt am Anfang für 3 Euro die Stunde, schließt sich einer Schlepperbande an, erschlägt einen Mann und kommt irgendwann zurück in sein Dorf in den albanischen Bergen, mit weitaus mehr als 10.000 in der Tasche. Doch alles war umsonst. Es wird keine Hochzeit geben, sagt Edlevers Vater. Er hat die schwangere Tochter verstoßen. Migration, zwischen den Welten zerrissen werden. Da das albanische Bergdorf, hier das anonyme Berlin, wo man Geld machen kann, aber zu welchem Preis? Der Film Der Albaner bringt dies in den Erfahrungen seiner Hauptfigur Arben zusammen, der als naiver Parsival in die neue Welt kam und Skrupellosigkeit lernte. Johannes Naber hat eine pralle Kinofigur geschaffen. Der Albaner von Johannes Naber. Herausragend.